Radio Tirol bringt ein utopisches Kurzhörspiel. Der Beweis des Dr. Bayerli. Ich nehme an, Dr. Lenning, Sie kennen Stephen Bayerli. Ja, ich habe von ihm gehört, Mr. Quinn. Vielleicht haben Sie die Absicht, ihm bei der nächsten Wahl Ihre Stimme zu geben. Das kann ich nicht sagen. Ich habe die politischen Ereignisse nicht verfolgt. Ich weiß daher nicht einmal, dass er Kandidat ist. Er wird vielleicht unser nächster Bürgermeister. Er ist zwar nur Jurist, aber eine Kanone und... Ja, das habe ich alles schon gehört, aber kommen Sie doch jetzt endlich zur Sache, Mr. Quinn. Wir sind mittendrin, Dr. Lenning. Hören Sie, ich habe das größte Interesse, dass Mr. Bayerli Staatsanwalt bleibt. Allerhöchstens Staatsanwalt. Es liegt in Ihrem Interesse, mir dabei zu helfen. Meinem Interesse? Aber ich bitte Sie... Nun, sagen wir vielleicht besser im Interesse der Robert Company. Ich weiß, dass Sie als ehemaliger Direktor der Forschungsabteilung dieser Firma auch heute noch als Berater ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Man hört auf Sie. Und dennoch sind Ihre Beziehungen zu dieser Gesellschaft nicht mehr so eng, dass sie nicht völlige Handlungsfreiheit besäßen. Ich weiß wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen, Mr. Quinn. Das überrascht mich keineswegs, Dr. Lenning. Doch Sie werden mich gleich verstehen. Wir sprachen gerade über Stephen Bayerli. Eine eigenartige Persönlichkeit. Vor 3 Jahren noch völlig unbekannt. Jetzt kennt ihn jeder. Ein energischer, tüchtiger Mann. Bestimmt der beste Staatsanwalt, der mir je begegnet ist. Er hat nur einen Fehler. Er ist nicht mein Freund. Ich verstehe. Ich hatte Gelegenheit, die Vergangenheit dieses Mr. Bayerli einer genauen Prüfung zu unterziehen. Es ist immer von Nutzen, das frühere Leben eines sogenannten Reformpolitikers genauer zu durchforschen. Sie glauben nicht, wie oft das schon geholfen hat. Ich nehme an, Sie hatten nicht den gewünschten Erfolg. Leider. Bayerlis Vergangenheit ist überhaupt nicht bemerkenswert. Ein ruhiges Leben in einer Kleinstadt. Universität... Eine Frau, die jung gestorben ist, ein Autounfall, von dem er sich nur langsam erholte, Doktorexamen, Übersiedlung in die Hauptstadt, Rechtsanwalt. Das ist alles. Ganz anders jedoch sein gegenwärtiges Leben. Ja, das ist bemerkenswert. Unser Staatsanwalt isst niemals. Ich bitte? Unser Staatsanwalt ist niemals beim Essen oder Trinken gesehen worden. Niemals. Begreifen Sie, Dr. Lenning, was das bedeutet? Ich sage nicht, er ist nur selten dabei beobachtet worden. Ich sage ausdrücklich, niemals. Ich finde das ziemlich unglaubhaft, Mr. Quinn. Können Sie sich auf Ihre Informationen verlassen? Vollkommen. Ich persönlich finde es auch keineswegs unglaubhaft. Ich sage nochmals, man hat ihn nicht nur niemals essen gesehen, sondern auch niemals trinken. Weder Wasser noch irgendwelche alkoholischen Getränke. Ich nehme an, Sie verstehen, was ich meine, Dr. Lenning. Nein. Wenn ich Ihre Behauptungen mit der Tatsache verbinde, dass Sie diese ausgerechnet mir vorbringen, dann gibt es nur eine einzige Schlussfolgerung, die Sie mir offenbar suggerieren wollen. Und die ist völlig ausgeschlossen. Ich bleibe aber dabei, Dr. Lenning. Der Mann ist kein menschliches Wesen. Er ist ein Robot. Und ich sage Ihnen, Mr. Quinn, dass diese Behauptung das Irrsinnigste ist, was ich jemals gehört habe. Dennoch verlange ich, dass Sie die Sache mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln untersuchen. Das werde ich nicht tun, Mr. Quinn. Sie werden doch kaum ernstlich glauben, dass ich unsere Gesellschaft in die hiesige Lokalpolitik einmischen werde. Es bleibt Ihnen keine andere Wahl, Dr. Lenning. Nehmen Sie einmal an, ich würde, ohne Beweise zu haben, die mir bekannten Tatsachen öffentlich bekannt geben. Tun Sie in dieser Beziehung genau, was Sie wollen. Von Wollen kann gar keine Rede sein. Beweise wären bedeutend nützlicher. Ich nehme an, dass Sie auf dem Laufenden sind über die strenge Durchführung der Vorschriften bei Verwendung von Robots in menschenbewohnten Gebieten. Ja, allerdings. Sie wissen, dass Ihre Firma als einzige der ganzen Welt positronische Robots herstellt und dass Bayerli, wenn er ein Robot ist, ein positronisches Gehirn besitzen muss. Sie wissen ferner, dass Robots nur ausgeliehen werden dürfen, dass die Robot Company Eigentümerin bleibt und für die Handlungen ihrer Maschinen verantwortlich gemacht werden kann. Die Gesellschaft kann leicht und jederzeit beweisen, dass sie seit ihrem Bestehen niemals einen Robot humanoiden Charakters hergestellt hat und die positronischen Gehirne werden von der Regierung strengstens kontrolliert. Aber Robots gehen kaputt, funktionieren nicht mehr und werden auseinandergenommen. Dann finden ihre positronischen Gehirne entweder eine neue Verwendung oder werden vernichtet. Tatsächlich? Und wenn nun eines, ich meine natürlich rein zufällig, nicht zerstört würde und ebenso zufällig eine humanoide Konstruktion gerade auf ein derartiges Gehirn wartet? Ausgeschlossen. Warum aber wollen Sie es dann nicht beweisen, Dr. Lanning? Oder wollen Sie den Beweis lieber der Öffentlichkeit gegenüber antreten? Also gut, Mr. Quinn, schauen wir einmal, was dabei herauskommt. Ich finde Ihre Behauptung nach wie vor irrsinnig. Wir werden sehen, Dr. Lanning, wir werden sehen. Wie finden Sie das, Dr. Lanning? Mr. Bailey jedenfalls findet es zum Lachen. Das wollte ich gerade Sie als Robotpsychologin fragen, Susan. Ich finde die Geschichte gar nicht so heiternd. Wirklich und wahrhaftig, Dr. Lanning. Glauben Sie, dass ich, ausgerechnet ich, ein Robot bin? Das ist nicht meine eigene Behauptung, Mr. Bailey. Da unsere Firma Sie niemals hergestellt hat, bin ich selbst ja ziemlich sicher, dass Sie ein Mitglied der menschlichen Gesellschaft sind. Wenigstens im juristischen Sinne. Nachdem aber von einem Mann, der ein gewisses Ansehen genießt, uns gegenüber die ernste Behauptung aufgestellt worden ist, dass Sie... Sie brauchen seinen Namen nicht zu nennen. Aber nehmen wir hypothetisch an, es sei Francis Quinn gewesen. Aber bitte fahren Sie fort. Also kurz und gut, ich bin gezwungen, Sie um Ihre Mitarbeit bei der Entkräftung seiner Behauptung zu ersuchen. Schon die einfache Tatsache, dass eine solche Behauptung aufgestellt und in den verschiedenen, diesem Manne zur Verfügung stehenden Blättern veröffentlicht werden könnte, würde einen schweren Schlag für die von mir vertretene Firma bedeuten. Selbst wenn die Anklage nie bewiesen werden könnte. Verstehen Sie mich, Mr. Byerly? Absolut. Wie kann ich Ihnen nun helfen? Sehr einfach. Sie brauchen lediglich vor Zeugen in einem Restaurant eine Mahlzeit einzunehmen. Entschuldigen Sie, Madame. Ich habe Ihren Namen doch richtig verstanden. Sie sind doch Dr. Susan Calvin. Jawohl, Mr. Bailey. Sie sind die Psychologin der Gesellschaft, nicht wahr? Die Robotpsychologin, bitte. Oh. Ich wusste gar nicht, dass Robots geistig so anders sind als Menschen. Völlig anders. Robots sind im Grunde anständig. Versetzen Sie uns aber einen bösen Schlag. Was ich aber eigentlich sagen wollte... Da Sie eine eine Robotpsychologin sind und eine Frau, so haben Sie bestimmt schon etwas getan, woran Dr. Lanning bisher noch gar nicht dachte. Und was soll das sein? Sie haben bestimmt etwas zum Essen in Ihrer Handtasche. Sie überraschen mich, Dr. Bailey, aber es stimmt. Bitte, hier. Das ist zwar nicht mein Lieblingsobst, aber warum sollte ich keinen Apfel essen? Sehen Sie, Dr. Lane? Ich war neugierig zu sehen, ob Sie den Apfel essen würden. Allerdings beweist dies im vorliegenden Fall absolut nichts. Wieso nicht? Wieso nicht, Dr. Calvin? Das ist doch klar. Dieser Mann, Dr. Lanning, würde natürlich eine vollkommene Imitation darstellen, wenn er ein humanoider Roboter wäre. Oh, sehr schmeichelhaft. Scheint es Ihnen bei einem derartigen Fabrikat nicht wahrscheinlich, dass jemand in der Lage sein würde, ein paar Apparate einzubauen, um Essen, Schlafen und Trinken vorzutäuschen? Natürlich nur für bestimmte Notlagen, wie zum Beispiel jetzt eine entstanden ist. Daher kann eine Mahlzeit gar nichts beweisen. Also, das Problem... Ob Bailey ein Mensch ist oder nicht, interessiert mich überhaupt nicht. Mein ganzes Ziel besteht darin, die Gesellschaft aus einer schwierigen Lage herauszuhalten. Eine Mahlzeit in aller Öffentlichkeit wird dieser Sache ein Ende bereiten. Und zwar für immer. Ganz gleichgültig, was Quinn auch tun mag. Moment, Dr. Lanning. Sie übersehen völlig die politische Seite dieser Angelegenheit. Ich bin ebenso darauf ausgewählt zu werden, wie Quinn darauf aus ist, mir den Weg zu verbauen. Wenn Quinn die Frechheit besitzt, mich einen Robot zu schimpfen, so besitze ich die Frechheit, das Spiel nach seinen Regeln zu spielen. Sie meinen... Ich will damit sagen, dass ich ihn auf seine Art weitermachen lasse. Er wird sich den Strick, an dem er schließlich hängen wird, selber aussuchen, selber den Kopf hineinstecken und das Übrige besorge ich dann mit dem größten Vergnügen. Sie sind sehr zuversichtlich. Kommen Sie, Dr. Lanning. Wir brauchen gar nicht erst versuchen, ihn umzustimmen. Sehen Sie... Sie sind doch auch eine Menschenpsychologin. spät, Steve. Ich weiß, John, ich weiß. Aber es gab da heute eine sehr eigenartige und interessante Schwierigkeit. So. Hoffentlich nichts, womit du nicht fertig werden könntest. Ich bin nicht ganz sicher. Ich brauche möglicherweise deine Hilfe. Soll ich dich nicht auf die Terrasse hinausschieben? Es ist so ein wundervoller Abend. Gerne, Steve. Wie geht es dir denn heute? Wie soll es mir schon gehen? Aber erzähle mir jetzt von deiner interessanten Schwierigkeit. Quinns Wahlkampf wird sich darauf aufbauen, dass er behauptet, ich sei ein Robot. Das ist unmöglich, Steve. Das kann ich nicht glauben. Woher weißt du das? Es ist aber so. Er hat bereits einen von den Großmogulen der Robot Company zu mir ins Büro geschickt, um mit mir zu reden. Ich verstehe. Ich verstehe, Steve. Wir können Quinn aber seine eigenen Waffen wählen lassen, John. Ich habe nämlich eine Idee. Hör mir jetzt einmal zu und sag mir dann, ob du glaubst, dass wir es schaffen werden. Reiner Bluff. Er findet Ausreden, je nach der Situation, in der er sich befindet. Wollen Sie wirklich darauf spekulieren, Mr. Quinn? Also passen Sie auf, Mr. Quinn. Wir haben getan, was Sie von uns verlangt haben. Wir waren Zeugen, als der Mann aß. Es ist einfach lächerlich, ihn für einen Robot zu halten. Glauben Sie wirklich? Dr. Calvin, Lenning hat behauptet, Sie seien sozusagen Experte in dieser Angelegenheit. Susan, ich bitte Sie. Es gibt nur zwei Wege, um definitiv zu beweisen, dass Byerly ein Robot ist. Der eine ist der physische, der andere der psychologische. Sie können ihn mit Röntgenstrahlen durchleuchten. Wie Sie das anstellen, wäre Ihre Sache. Psychologisch kann sein Verhalten studiert werden. Denn ist er ein positronischer Robot, dann muss er sich an die drei Regeln der Robotik halten. Ohne diese kann ein positronisches Gehirn überhaupt nicht konstruiert werden. Kennen Sie diese Regeln, Mr. Quinn? Ich habe von diesen Regeln schon gehört. Dann ist die Sache ganz einfach. Bricht Mr. Byerly eine dieser Regeln, dann ist er kein Robot. Unglücklicherweise funktioniert diese Prozedur nur in eine Richtung. Hält er sich nämlich an die Regeln, so beweist das gar nichts. Und warum nicht? Weil Sie, wenn Sie einmal darüber nachdenken, finden werden, dass die drei Regeln der Robotik die leitenden Grundsätze einer ganzen Reihe von ethischen Systemen darstellen. Natürlich soll jedes menschliche Wesen einen Selbsterhaltungstrieb besitzen. Das ist die Regel Nummer 3 für Robots. Auch soll sich jedes gute menschliche Wesen mit einem sozialen Gewissen und Verantwortungsgefühl der Obrigkeit unterwerfen, seinem Arzt folgen, seinem Chef, seiner Regierung, seinem Psychiater, seinen Mitmenschen. Das ist die Regel Nummer 2. Schließlich soll ein guter Mensch seinen Nächsten lieben wie sich selbst, ihn beschützen, eventuell sein Leben riskieren, um ihn zu retten. Das aber ist für einen Robot die Regel Nummer 1. Wenn also Byerly alle Regeln der Robotik befolgt, dann mag er ein Robot sein. Vielleicht ist er aber auch nur ein sehr guter Mensch. Aber damit erklären Sie mir doch, dass Sie nie beweisen können, dass er ein Robot ist. Ich bin aber vielleicht in der Lage zu zeigen, dass er keiner ist. Nur ist das nicht der Beweis, den ich suche. Sie werden eben denjenigen Beweis bekommen, der existiert. Ist es bis jetzt denn noch niemandem in den Sinn gekommen, dass Staatsanwalt zu sein für einen Roboter ein sehr eigenartiger Beruf ist? Das unendliche Unglück, das eigentlich durch ihn über menschliche Wesen gebracht wird. Nein, so leicht kommen Sie mir nicht davon, Dr. Lenning. Dass er Staatsanwalt ist, macht ihn noch lange nicht menschlich. Wissen Sie denn nichts von seiner Tätigkeit? Haben Sie nicht gehört, dass er sich rühmt, nie einen unschuldigen Menschen verfolgt zu haben? Dass es Dutzende von Leuten gibt, denen man deshalb nicht den Prozess macht, weil ihm das Beweismaterial nicht voll genügte? Obwohl er die Geschworenen sicherlich hätte überzeugen können? Auch ich habe Mr. Byerlys Laufbahn einer Prüfung unterzogen. Und ich habe feststellen können, dass er in seinem Schlussplädoyer niemals die Todesstrafe beantragt hat. Byerly hat sich sogar offen für die Aufhebung der Todesstrafe ausgesprochen und sich mit großzügigen Spenden an Forschungsinstituten für kriminelle Neurophysiologie beteiligt. Er glaubt offenbar mehr an die Besserungstheorie als an die Straftheorie. Und das finde ich recht beachtenswert. Beachtenswert vielleicht in dem Sinne, dass der ganzen Sache ein gewisser Robotgeschmack anhaftet. Vielleicht. Handlungen wie die seinen können von einem Robot stammen. Oder aber von einem sehr ehrenwerten und anständigen menschlichen Wesen. Sie sehen, dass man ganz einfach zwischen einem Robot und der höchsten Klasse von Menschen keinen Unterschied finden kann. Na gut, Dr. Lenning, dann werden wir jetzt einmal untersuchen, wie die Eingeweide des Mr. Byerly aussehen. Nun, Inspektor Haraway, sind Sie mit Ihrer Durchsuchung schon fertig? Das ging aber rasch. Unsere Instruktionen gehen dahin, Dr. Byerly, dieses Haus sehr gründlich zu durchsuchen. Ja, haben Sie es denn nicht getan? Man hat uns gesagt, wonach wir suchen sollen. Na und? Also, um es kurz zu machen, man hat uns beauftragt, Sie persönlich zu durchsuchen, Mr. Byerly. Mich? Und wie wollen Sie das anstellen? Wir haben einen Durchdringungsstrahler mit. Dann soll also mit anderen Worten eine Röntgenaufnahme von mir gemacht werden, wie? Sind Sie dazu ermächtigt? Sie haben ja den Haussuchungsbefehl gesehen. Würden Sie mir diesen bitte nochmals zeigen? Bitte? Ich lese hier als Beschreibung dessen, was Sie zu durchsuchen haben, wörtlich Folgendes. Das Wohnhaus 355 in Evanstone, Eigentümer Stephen Allen Byerly, sowie Garage, Vorratshaus oder irgendwelche andere Einrichtungen oder Gebäude und so weiter und so weiter. Das ist durchaus in Ordnung. Aber es steht hier absolut nichts über eine eventuelle Durchsuchung meines Inneren. Ich bin kein Teil dieses Hauses. Als erwachsener, vollverantwortlicher Bürger und ich besitze die Bescheinigung eines Psychiaters, dass ich das bin, habe ich nach den Artikeln der Regionalverfassung gewisse Rechte. Würden Sie mich durchsuchen, so würden Sie damit das Recht verletzen, das ich als Person besitze. Dazu reicht aber Ihre Anordnung nicht aus. Stimmt. Sind Sie aber ein Robot, so besitzen Sie kein Recht der Person. Völlig korrekt. Dennoch reicht Ihre Anordnung nicht aus. Sie erkennt mich stillschweigend als menschliches Wesen an. Wo bitte? Wo es heißt, das Wohnhaus, Eigentümer so und so. Ein Robot kann kein Eigentümer sein. Und Sie können auch gleich Ihrem Auftraggeber ausrichten, Mr. Haraway, dass er eine einstweilige Verfügung zu gewärtigen hat, sowie eine Zivilklage, die ihn zwingen wird, zu beweisen, dass ich ein Robot bin, oder aber eine Strafe zu bezahlen, in einer Höhe, dass ihm die Augen übergehen, für den Versuch, mich unberechtigterweise meiner verfassungsmäßigen Rechte zu berauben. Sie werden ihm das doch bitte ausrichten, nicht wahr, Mr. Haraway? Sie sind ein guter Anwalt, Dr. Byerly. Aber das letzte Wort in dieser Angelegenheit ist ja noch nicht gesprochen. Guten Tag. Wie recht Sie haben, Inspektor Haraway. Guten Tag. Hallo? Ich dachte, es würde Sie interessieren zu erfahren, dass ich beabsichtige, die Tatsache bekannt zu geben, dass Sie einen Schutzpanzer gegen Röntgenstrahlen tragen, Byerly. Oh, Francis Quinn persönlich. Ich trage also einen Schutzpanzer. Vermutlich haben Sie das herausgefunden, als es sich zeigte, dass die von Haraway gemachte Aufnahme unterbelichtet war, stimmt's? Es ist wohl ziemlich einleuchtend, dass Sie es nicht wagen, Byerly, sich einer Röntgenanalyse zu unterziehen. Ebenso einleuchtend ist es für jedermann, dass Sie und Ihre Leute einen illegalen Versuch auf Verletzung der Rechte meiner Person unternehmen. Darum wird sich kein Teufel scheren. Vielleicht doch. Die Tatsache ist doch symbolisch für die Verschiedenheit unserer Wahlfeldzüge, oder nicht? Sie kümmern sich wenig um die Rechte des Einzelbürgers. Ich kümmere mich sehr darum. Genauso wie ich meine Rechte als Bürger aufrechterhalten möchte, genauso werde ich die Rechte anderer schützen, wenn man mich wählt. Daraus können Sie zweifellos eine interessante Rede machen. Es klingt nur ein bisschen zu edel, um wahr zu klingen. Doch etwas anderes, Mr. Byerly. Das Personal in Ihrem Haus war neulich nicht vollständig. Wieso? Nach dem Ihr vorliegenden Bericht fehlte eine Person, ein Invalide. Wie Sie sagen, Quinn, ein Invalide. Es handelt sich bei dieser Person um einen alten Lehrer, der bei mir lebt und sich jetzt bereits seit 2 Monaten auf dem Lande befindet. Eine wohlverdiente Ausspannung ist wohl der Ausdruck, den man in solchen Fällen anwendet. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Ihr Lehrer? Ein Wissenschaftler, nicht wahr? Ein Anwalt, ehe er zum Invaliden wurde. Er besitzt eine Regierungslizenz als Biophysiker und hat ein eigenes Laboratorium. Seine Arbeiten sind unwichtig, doch wie Sie verstehen werden, bedeuten sie für einen solch armen, kranken, einen harmlosen und interessanten Zeitvertreib. Natürlich verstehe ich das. Und was weiß dieser Lehrer über die Herstellung von Robots? Ich kann nur sehr schwer seine Kenntnisse beurteilen, da ich auf diesem Gebiet völliger Laie bin. Er wäre wohl nicht in der Lage, sich positronische Gehirne zu beschaffen? Hierüber befragen Sie doch am besten Ihre Freunde bei der Robot Company, die müssen es doch wissen. Ich mache es kurz, Beierly. Ihr verkrüppelter Lehrer ist der wirkliche Stephen Beierly. Sie sind eine Robotschöpfung. Er erlitt jenen Autounfall, nicht Sie. Wir können das beweisen. Tatsächlich? Dann tun Sie es doch. Meine besten Wünsche begleiten Sie. Beierly, geben Sie doch auf. Sie können nicht gewählt werden. Meinen Sie denn nicht, dass allein die Tatsache, dass Sie überhaupt keinen Versuch gemacht haben, dem Robotvorwurf zu widerlegen, genügt, um die Leute davon zu überzeugen, dass Sie ein Robot sind? Keineswegs. Ich sehe lediglich, dass ich aus einem ziemlich unbekannten Anwalt eine weltbekannte Figur geworden bin. Sie haben mir große Propagandadienste geleistet, Quinn. Aber Sie sind doch ein Robot. Das hat man behauptet, aber nicht bewiesen. Für die Wählerschaft genügen unsere Beweise. Dann können Sie sich ja ausruhen. Sie haben gesiegt. Leben Sie wohl, Mr. Byerly. Leben Sie wohl, Mr. Quinn. Ich sage Ihnen, Steve, Sie können nicht gewinnen. Was ist denn auf einmal los mit Ihnen, Lenton? Gerade Sie als mein Manager müssen doch hundertprozentig von meinem Sieg überzeugt sein. Hören Sie einmal zu, Steve. Dieser Mob ist organisiert. Man wird Sie nicht sprechen lassen. Sie werden eher gesteinigt werden. Warum müssen Sie persönlich vor einer Menschenmenge sprechen? Weshalb übertragen wir die ganze Sache nicht einfach über einen Fernsehsender? Sie wollen doch, dass ich die Wahlkampagne gewinne, Lenton, oder nicht? Die Kampagne gewinnen. Sie werden sie nicht gewinnen. Ich versuche, Ihr Leben zu retten, Steve. Ach, Lenton, seien Sie ganz unbesorgt. Dafür besteht keine Gefahr. Mir ist nicht ganz wohl in meiner Haut, Susan. Hoffentlich fallen Sie nicht über ihn her. Das glaube ich nicht, Alfred. Beierly ist zumindest ebenso schlau wie Quinn. Hm. Aber Sie könnten jetzt den Empfänger einschalten. Es muss gleich losgehen. Na, da haben wir die Bescherung. Sie lassen mich nicht einmal zu Wort kommen. Er ist aber ganz ruhig. Und er spricht trotzdem. Schauen Sie nur, man kann sehen, wie er seine Lippen bewegt. Was will denn der Mensch, der Sie da zum Podium vordrängt? Still. Was wollen Sie? Wenn Sie eine thematische Frage haben, so werde ich sie beantworten. Bringen Sie den Mann herauf, Herr Wachtmeister. Haben Sie eine Frage? Fragen Sie mich. Wie? Sie behaupten, Sie seien kein Robot, Mr. Beierly. Beweisen Sie es. Sie sind ein Monstrum, ein Scheinmensch, eine Maschine. Los, Mr. Beierly, schlagen Sie mich. Er hat ihn geschlagen. Ach, das kostet Nerven. Ja, was sagen Sie jetzt, Alfred? Er hat die Wahl so gut wie gewonnen. Ein erstaunlicher Mensch. Ja, das ist er. Ein erstaunlicher Mensch. Ich bin ehrlich froh, dass die Sache damit auch für uns erledigt ist. Jetzt hat er selbst bewiesen, dass er kein Robot ist. Nein, er ist kein Robot. Es sei denn... Was? Ach, nichts, Alfred. Mir ist denn nur gerade etwas eingefallen. Sie sehen gar nicht müde aus, Mr. Beierly. Das kann ich mir als neu gewählter Bürgermeister auch nicht leisten. Ich werde bestimmt noch eine ganze Weile aufbleiben. Aber erzählen Sie das nicht, Quinn. Bestimmt nicht. Immerhin hat er sich eine interessante Geschichte ausgedacht. Schade, dass Sie sie ihm zerstört haben. Ich nehme an, Sie waren im Bild über seine Theorie. Teilweise. Wirklich höchst dramatisch. Stephen Beierly war ein junger Anwalt, ein großartiger Redner, ein wirklicher Idealist. Außerdem hat er eine gewisse Begabung oder Neigung für Biophysik. Sind Sie an Robotik interessiert, Mr. Beierly? Nur vom Rechtsstandpunkt aus. Jener Stephen Beierly war an der Wissenschaft selbst interessiert. Leider aber ereignete sich ein Unfall. Beierlys Frau kam um. Er selbst lebte, war aber schlimmer dran, als wäre er zugrunde gegangen. Er gab seine Karriere als Anwalt auf und zog sich von der Welt zurück. Was ihm einzig und allein blieb, war seine Intelligenz und die Geschicklichkeit seiner Hände. Irgendwie konnte er sich positronische Gehirne beschaffen, darunter eines von den ganz fein entwickelten, das die Fähigkeit besaß, sich in ethischen Dingen ein Urteil zu bilden. Um dieses Gehirn herum ließ er einen Körper wachsen und lehrte dieses neue Wesen dann all das zu sein, was er selbst sonst gewesen wäre, nun aber nicht mehr sein konnte. Dann schickte er es als Stephen Byerly in die Welt hinaus, während er selbst als der alte, verkrüppelte Lehrer, den keiner jemals sah, im Hintergrund blieb. Unglücklicherweise habe ich diese ganze Theorie zerstört, indem ich jenen Mann schlug. Wie die Zeitungen sagen, war damals ihr eigenes offizielles Urteil das, dass ich menschlich sei. Wie ist das eigentlich gekommen? Würden Sie es mir nicht erzählen? Es war doch wohl kein reiner Zufall. Nein, kein ganz reiner. Die meiste Arbeit hat Quinn selbst geleistet. Meine Leute begannen ganz leise und unauffällig die Tatsache zu verbreiten, dass ich noch nie einen Menschen geschlagen hätte. Und dass ich unfähig sei, das zu tun. Sie sagten weiter, würde ich nicht schlagen, selbst wenn man mich provozierte. So wäre dies ein ganz sicherer Beweis für mein Robotertum. Ich arrangierte eine Kundgebung, es gab auch einen Dummkopf, der auf meinen Leim kroch. Die künstlich geschaffene Atmosphäre tat das ihre. Ein Advokatentrick. Und Regel Nummer 3. Dennoch tut es mir leid, dass die Angelegenheit diese Wendung genommen hat. Ich mag Robots. Ich habe sie bedeutend lieber als menschliche Wesen. Könnte man einen Robot schaffen, der in der Lage wäre, einen hohen Regierungsposten einzunehmen? Ich glaube, niemand würde ihm gleichkommen können. Infolge der Gesetze der Robotik wäre er nicht imstande, Menschen Schaden zuzufügen. Unfähig der Tyrannei, der Korruption, der Dummheit und des Vorurteils. Es wäre eine wirklich ideale Lösung. Außer, dass ein Robot vielleicht doch einmal versagen könnte. Niemals ist ja das positronische Gehirn in seiner Komplexität dem menschlichen gleichgekommen. Er würde Ratgeber haben. Nicht einmal ein menschliches Gehirn ist in der Lage, ohne die Hilfe anderer zu regieren. Warum lächeln Sie, Dr. Kelvin? Ich lächle, weil Mr. Quinn nicht an alles gedacht hat. Sie meinen, an seiner Geschichte könnte doch etwas dran sein? Etwas mehr, möchte ich vielleicht sagen. Vor der Wahl befand sich jener Stephen Byerly, von dem Quinn sprach, jener gebrochene Mann aus irgendwelchen Gründen für die Dauer von 3 Monaten auf dem Lande. Er kam rechtzeitig vor der berühmten Rede, die sie hielten, zurück. Schließlich konnte der Kranke ja, was er schon einmal getan hatte, auch ein zweites Mal tun. Ich verstehe Sie nicht ganz. Ich will damit sagen, dass es einen einzigen Fall gibt, in dem ein Robot ein menschliches Wesen schlagen kann. Nur einen einzigen Fall. Und zwar? Wenn dieses menschliche Wesen eben auch nur ein Robot ist. Leben Sie wohl, Dr. Byerly. Ich hoffe, in 5 Jahren meine Stimme für Ihre Wahl zum Koordinator abgeben zu dürfen. Das erscheint mir doch ein wenig vorgegriffen. Auf Wiedersehen, Dr. Kelvin. Yes.